Erster Gott sprach zu mir. Zweiter, du Mensch, sprich zu den Hirten von Israel. Die Hirten denken nur an sich selbst. Sie sollen aber auf die Schafe aufpassen. Dritter, ihr nehmt die Milch und die Wolle. Ihr esst das Fleisch. Aber ihr helft den Schafen nicht. Vierter, ihr helft den schwachen Tieren nicht. Kranke Tiere macht ihr nicht gesund. Ihr sucht die verlorenen Tiere nicht. Ihr seid hart und böse zu ihnen. Fünfter, die Schafe sind jetzt überall verstreut. Es gibt keinen Hirten. Wilde Tiere fressen die Schafe. Sechster, meine Schafe laufen auf den Bergen herum. Sie sind im ganzen Land verteilt. Niemand sucht sie. Niemand hilft ihnen. Siebter, hört deshalb das Wort von Gott. Achter, Gott sagt, meine Schafe sind in Gefahr. Wilde Tiere fressen sie. Die Hirten kümmern sich nur um sich selbst. Sie füttern meine Schafe nicht. Neunter, deshalb hört das Wort von Gott. Zehnter, Gott sagt, ich bin gegen diese Hirten. Ich nehme ihnen meine Schafe weg. Sie dürfen keine Hirten mehr sein. Ich rette meine Schafe vor ihnen. Elfter, Gott sagt, ich werde meine Schafe jetzt selbst suchen. Ich passe auf sie auf. Zwölfter, ein guter Hirte sucht seine Schafe. Ich suche meine Schafe auch. Ich rette sie aus der Dunkelheit. Dreizehnter, ich hole sie aus anderen Ländern zurück. Ich bringe sie in ihr eigenes Land. Sie sollen auf den Bergen von Israel essen. Vierzehnter, sie finden dort gutes Gras. Sie können auf den Bergen von Israel ruhen. Dort gibt es viel zu essen. Fünfzehnter, ich bin selbst ihr Hirte. Ich lasse sie in Ruhe schlafen. Das sagt Gott. Sechzehnter, ich suche die verlorenen Schafe. Ich helfe den kranken Tieren. Aber die bösen und starken Tiere bestrafe ich. Ich bin ein gerechter Hirte. Siebzehnter, Gott sagt zu seinen Schafen, ich sehe genau hin. Ich unterscheide zwischen den guten und bösen Tieren. Achtzehnter, ihr esst das beste Gras. Dann macht ihr das restliche Gras kaputt. Ihr trinkt klares Wasser. Dann macht ihr das Wasser schmutzig. Neunzehnter, meine Schafe müssen das kaputte Gras essen. Sie müssen das schmutzige Wasser trinken. Zwanzigster, Gott sagt, ich entscheide zwischen den dicken und dünnen Schafen. 21. Ihr habt die schwachen Tiere weggestoßen. Ihr habt sie mit den Hörnern gejagt. Sie mussten weglaufen. 22. Jetzt helfe ich meinen Schafen. Niemand soll sie mehr fressen. Ich entscheide zwischen den Schafen. 23. Ich gebe ihnen einen neuen Hirten. Er heißt David. Er wird gut auf sie aufpassen. 24. Ich bin ihr Gott. David ist ihr Anführer. Das habe ich gesagt. 25. Ich mache einen Vertrag für Frieden. Ich jage die wilden Tiere weg. Mein Volk kann sicher im Wald schlafen. 26. Ich schenke ihnen viel Gutes. Es wird zur richtigen Zeit regnen. Das ist ein großer Segen. 27. Die Bäume haben viele Früchte. Das Land gibt viel Essen. Die Menschen leben sicher. Ich befreie sie von ihren Feinden. 28. Andere Völker stehlen nichts mehr. Wilde Tiere fressen niemanden mehr. Alle leben ohne Angst. 29. Ich gebe ihnen einen Garten mit viel Essen. Niemand muss mehr Hunger haben. Andere Völker lachen sie nicht mehr aus. 30. Dann wissen alle, ich bin ihr Gott. Israel ist mein Volk. Das sagt Gott. 31. Ihr seid meine Schafe. Ich bin euer Gott. Das sagt der Herr.